Erster, dies ist die Geschichte von Jesus Christus. Er ist der Sohn von David und Abraham. Zweiter, Abraham hatte einen Sohn, Isaak. Isaak hatte einen Sohn, Jakob. Jakob hatte Juda und seine Brüder. Dritter, Juda hatte Pares und Zara mit Tamar. Pares hatte Hesron. Hesron hatte Aram. Vierter, Aram hatte Aminadab. Aminadab hatte Naasson. Naasson hatte Sammon. Fünfter, Sammon hatte Boas mit Rahab. Boas hatte Obed mit Ruth. Obed hatte Isä. Sechster, Isä hatte David, den König. David hatte Salomo mit der Frau von Uria. Siebter, Salomo hatte Rehabeam. Rehabeam hatte Abia. Abia hatte Asa. Achter, Asa hatte Josaphat. Josaphat hatte Joram. Joram hatte Usia. Neunter, Usia hatte Jotam. Jotam hatte Ahas. Ahas hatte Hiskia. Zehnter, Hiskia hatte Manasse. Manasse hatte Amos. Amos hatte Josia. Elfter, Josia hatte Jechonia und seine Brüder. Das war, als die Leute in Babylonien leben mussten. Zwölfter, nach der Zeit in Babylonien hatte Jechonia Selatiel. Selatiel hatte Serubabel. Dreizehnter, Serubabel hatte Abud. Abud hatte Eliakim. Eliakim hatte Asor. Vierzehnter, Asor hatte Zadok. Zadok hatte Achim. Achim hatte Eliud. Fünfzehnter, Eliud hatte Eliasa. Eliasa hatte Matan. Matan hatte Jakob. Sechzehnter, Jakob hatte Josef. Josef war der Mann von Maria. Maria bekam Jesus. Jesus ist der Christus. Siebzehnter, von Abraham bis David sind es 14 Namen. Von David bis Babylonien sind es 14 Namen. Von Babylonien bis Christus sind es 14 Namen. Achtzehnter, so war es mit Jesus Christus, Maria war mit Josef verlobt. Aber bevor sie zusammen waren, war Maria schwanger. Das Kind war vom Heiligen Geist. Neunzehnter, Josef war ein guter Mann. Er wollte Maria nicht schlecht behandeln. Er wollte sie heimlich verlassen. Zwanzigster, Josef dachte darüber nach. Da kam ein Engel im Traum zu ihm. Der Engel sagte, Josef, hab keine Angst, Maria zu heiraten. Das Kind in ihr ist vom Heiligen Geist. 21. Maria wird einen Sohn bekommen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. 22. Das ist alles passiert, damit wahr wird, was Gott durch den Propheten gesagt hat. 23. Eine junge Frau wird schwanger sein und einen Sohn bekommen. Sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das bedeutet, Gott ist mit uns. 24. Josef wachte auf. Er tat, was der Engel gesagt hatte. Er heiratete Maria. 25. Josef und Maria schliefen nicht zusammen, bis sie einen Sohn hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus.